Holzwurmloch, wo sonst nur ein Holzwurm kroch, wagte sich der einst ein Floh, reißte ihn das Loch doch so. Vor allem wollte er gern wissen, wer dieses Loch ins Holz gebissen. Deshalb stieg er ohne Zagen in das Loch, um den zu fragen, der dort war, wie er den hieße und auch ihn dort wohnen ließe. Das Schachspiel scheint aus anderen Welten, von geistigem Genie. Gewürfelt wird dabei